als ich kaum 20 Jahr. Da küsst ich rote Lippen und goldenes blondes Haar. Die Nacht war blau und selig, der Neckar silberklar. Da wusste ich, woran ich war. Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren, in einer lauen Sommernacht. Ich war verliebt bis über beide Ohren, und wie ein Röslein hat ihr Mund gelacht. Und als wir Abschied nahmen vor den Toren, beim letzten Kuss, da hab ich's klar erkannt, dass ich mein Herz in Heidelberg verloren, mein Herz, ich schlägt am Neckarstrand.